Moderat im Ton, hart in der Sache. So präsentierte sich CSU-Chef Horst Seehofer bei der Vorstandsklausur seiner Partei im oberpfälzischen Schwarzenfeld. Es brauche jetzt klare, verlässliche Regeln für die Zuwanderung, sagte Seehofer und wiederholte die Forderung einer Obergrenze. Ohne Begrenzung werden es wir nicht stemmen. Meine tiefe Überzeugung. Seehofer sieht sich durch Umfragen bestätigt. 80% der Bevölkerung wollten eine Begrenzung der Zuwanderung, so Seehofer. Seine Politik richte sich nicht gegen die CDU. Die CSU sei aber eine eigenständige Partei und brauche ein eigenständiges Profil. Die Partei bilde die gesellschaftliche Mitte und das rechte demokratische Spektrum ab. Dazu gehörten auch National- und Wertkonservative, so Seehofer. Was die Menschen in Deutschland jetzt brauchen und wollen, ist Orientierung. Und wir sind dazu da, diese Sehnsüchte der Menschen aufzugreifen. Sie wollen Orientierung. Orientierung ja, Orient dagegen nein. Seehofer blieb bei seiner umstrittenen Aussage, dass er Zuwanderung aus dem, Zitat, christlich-abendländischen Kulturkreis vorziehe. Noch mehr islamische Zuwanderung dagegen kritisch sehe. Diese Rhetorik hatte die Kanzlerin gestern indirekt kritisiert und davor gewarnt, sich sprachlich der AfD anzunähern. Seehofer beschwor heute die Einigkeit der Union. Er verwies auf die jahrelange Regierungsarbeit von CDU/CSU und dementierte eine Meldung der Bild-Zeitung. Die hatte berichtet, Seehofer habe Merkel bei einem Telefonat am 28. August vom CSU-Parteitag im November ausgeladen. Alles, was ich dazu gelesen habe, ist objektiv falsch. Jetzt geht es um die Klärung der Koordinaten zwischen CDU und CSU. Andere CSUler dagegen befeuerten die Diskussion um eine mögliche Ausladung der Kanzlerin beim CSU-Parteitag. So sagte Junge Unionschef Hans Reichert. Derzeit würde sich kein Gefallen tun. Derzeit wäre die Stimmung nicht so, dass ihr die Leute dort zujubeln würden. Wenn sie ein klares Zeichen setzt, dass die jetzige Politik ein Ende hat, dann ist sie herzlich willkommen. Aber da braucht es ein Zeichen von ihr und dann schauen wir weiter. Seehofer selbst ließ lediglich wissen, er wolle keine Wiederholung des letzten Jahres, als Merkel beim CSU-Parteitag minutenlang auf der Bühne stand, wie bestellt und nicht abgeholt. Ich nehme an, die Kanzlerin will das auch nicht nochmal, so Seehofer. Er erwarte, dass sich CDU und CSU bis zum Parteitag in den wesentlichen Positionen verständigt haben.